Eine mittelalterliche Burg am Ufer der Seine. Das war der Anfang des Louvre, heute eines der berühmtesten Museen weltweit. Der Bau wurde mehrfach erweitert, umgebaut auch und erhielt erst im 19. Jahrhundert seine jetzige Museumsgestalt. Bereits während der Revolutionsjahre, ab dem 10. August 1793, wurde er als Musée Central des Arts für das Volk zugänglich. Es zeigte dann vor allem Werke der königlichen Sammlung und war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Täuscht euch nicht, Mitbürger. Das Museum ist keine oberflächliche Ansammlung von Luxusgegenständen oder Frivolitäten, die nur der Befriedigung der Neugier dienen sollen. Das Museum muss eine ehrfurchtgebietende Schule werden. Mit diesen Worten verteidigte der Revolutionär Jacques-Louis David die damals noch dem Adel vorbehaltene Kunst. Er war nicht nur Mitglied des Nationalkonvents und Präsident des Clubs der Jakobiner, sondern auch einer der großen Maler der Epoche. Wahrscheinlich hielt er die Rede am 10. August 1793, anlässlich der Eröffnung des Musée Central des Arts, des späteren Louvre. Es war der erste Jahrestag des Sturms auf die Tuilerien des Stadtschlosses Ludwig XVI. Noch zu Beginn der Französischen Revolution 1789 hatte der König einer konstitutionellen Monarchie zugestimmt und deshalb noch relativ viel Bewegungsfreiheit genossen. Nach seinem Fluchtversuch war damit Schluss. Die Republik löste sich endgültig vom Königtum, der Ton wurde schärfer. Vielleicht wollte deshalb der Künstler David der Zerstörung der Gemälde von Rubens, Rembrandt und Tizian durch den wütenden Mob zuvorkommen. Wir schreiben nach der Art der Alten unsere Geschichte in Monumenten. Sie sollen groß und unsterblich sein wie die Republik, die wir geschaffen haben. Und der Genius der Kunst, Erhalter erhabener Werke, die wir besitzen, sei zugleich ein schöpferisches Genie, das neue Meisterwerke hervorbringt. Das Musée Central des Arts, das in den Räumen des alten Louvre-Palasts und der Grand Galerie untergebracht war, zeigte damals 537 Gemälde sowie 124 Skulpturen und Kunstobjekte, die größtenteils aus Versailles herbeigeschafft worden waren. Die Woche war in Dekade umbenannt worden, sie umfasste 10 Tage, aber nur an 2 Tagen waren die Ausstellungsräume dem gewöhnlichen Publikum zugänglich. An einem Tag war der Putztrupp unterwegs und an 7 Tagen blieben Künstler, Kopisten und ausländische Gäste unter sich. Unter ihnen war auch Vivant Denon, gescheiterter Diplomat und mäßig erfolgreicher Zeichner, aber ein begnadeter Sammler. In einem Brief an seine Geliebte schrieb er: Mir fehlen die Worte, dir zu erklären, wie froh ich bin, 5 Minuten nach dem Aufstehen für den Tag fertig angezogen und obendrein gut frisiert zu sein. Warum ich all die Zeit, die ich einspare, nicht dir widme? Seit die Tage wieder lang sind, gehe ich jeden Tag ins Museum. Vivant Denon war mit Jacques-Louis David bekannt und sollte wenige Jahre später Direktor des Louvre werden, der nach Napoleons Kunstraubzügen in Italien, Deutschland und Österreich zu einem Supermuseum anschwellen sollte. Vieles wurde nach dem Sturz des Korsen wieder restituiert, also zurückgegeben. Dennoch blieb der Louvre für lange Zeit das größte und wichtigste Museum der Welt. Verdanken wir nun die Öffnung der königlichen Sammlung für jedermann der Französischen Revolution? Nicht ganz. Bereits zuvor waren im aufgeklärten intellektuellen Paris Stimmen laut geworden, im Louvre ein öffentliches Museum zu schaffen. Der Direktor der königlichen Sammlung, der Graf d'Angivière, hatte schon vor 1789 erste Pläne für ein solches Monument entworfen, hatte Gemälde restaurieren lassen und Statuen berühmter Männer in Auftrag gegeben. Jacques-Louis David aber realisierte die Idee und legte damit den Grundstein eines der reichsten und größten Museen der Welt.